WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt, freie Themennacht heute am Montag. Und das bedeutet, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Sebastian und er ist 27. Guten Morgen, Sebastian. Hallo? Hallo? Na, fängt ja gut an. Sebastian ist nicht da. Ich warte mal noch einen Moment. Okay, Sebastian ist irgendwie verschwunden aus der Leitung. Dann gehen wir auf Hertha. Hertha ist 83. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. So schnell geht's. Ja. Liebe Hertha, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, um meinen, ich will mal sagen, etwas lebensuntüchtigen Sohn. Also, der ist 60 und ich habe ihn immer etwas finanziell unterstützt. Das ganze Leben lang? Ja, eigentlich ja, eigentlich ja. Warum? Warum? Weil da war immer leere Kasse. Ja, was hat er beruflich und gemacht? Er hat Elektriker gelernt, aber er hat immer auch überall die Flinte ins Korn geschmissen. Da in dem Betrieb und dann ist er zur Bahn gegangen, da war ich froh, dass er da unterkam, da hat er auch wieder die Flinte ins Korn geschmissen. Mhm. Und so ging das eigentlich immer weiter. Allerdings hat er geheiratet und die Ehe hat auch 20 Jahre gehalten, aber auch nur, weil nachher zwei Kinder da waren. Mhm. Und Er war auch nie lange berufstätig bei einer Firma oder bei einer. Nein, war er nie. Aber er hat immer gearbeitet, aber mehr gejobbt. Er war auch selten krankenversichert. Und genauso sieht das mit der Rente aus. Wie, er war selten krankenversichert, wenn er. Ja, weil er immer gejobbt hat, hier gemacht und da was gemacht und war nicht krankenversichert. Und, auch nicht in der Zeit, als die Kinder klein waren? Ja, da hat er eine ganze Zeit mal bei der Firma Höchst gearbeitet, aber irgendwas passierte dann auch mal und dann ist er da nicht wieder reingegangen. Dann waren die mal selbstständig, das hat die unerhört viel Geld gekostet, wovon sie sich auch nicht erholt haben und auch da fing das schon mal an, dass wir da, also das war ja dann D-Mark, dass wir da etliches reingesteckt haben. Verprasst er denn auch sein Geld? Nicht, dass er säuft oder so, das nicht, aber also zum Beispiel, wenn er jetzt ein Auto hat, dann irgendwann hat er dann kein Geld und kann die Versicherung nicht bezahlen und die Steuer nicht bezahlen und irgendwie so, dann ist aus. Dann liegt das, dass er kein Geld hat, daran, dass er gerade mal eben wieder keinen Job hat? Ja, oder daran gibt es, liegt das. Daran ja, liegt das. Und wenn er was hat, dann gibt er das aus. Für was? Ja, also die Kinder haben gesagt, sollte mal Geld da sein, dann wird zum Beispiel gleich ein ganzer Schinken gekauft oder eine ganze Ziege oder irgendwas und dann ist wieder eine ganze Zeit gar nichts da. Wie alt sind die Kinder heute? 35 und 33. Okay, sind längst aus dem Haus und erwachsene Leute. Ja, aus dem Haus und aus denen ist auch was geworden. Also da ist und er hat keine Partnerin im Moment? Ja, das hat er im Moment. Und zwar war das so, er hat auch jetzt mal wieder gearbeitet und bis März, April. Und ich weiß, dass er, also auch mit Steuerkarte allem drum und dran. Und dann kriegt er aber immer kein Geld. Mal gar nichts und dann mal wieder alles nachbezahlt und dann mal wieder nur die Hälfte. Und stimmt das oder hat er dir das nur so gesagt? Nein, das muss stimmen, denn ich weiß, er hat mich Weihnachten immer besucht und dann haben auch Kollegen angerufen und haben gesagt, hör mal zu, ich habe einen Brief gekriegt, ich bin aus der Krankenkasse rausgeschmissen. Oder der andere hat gesagt, hast du denn dein Geld gekriegt? Ich habe immer noch nichts, also das war nicht in Ordnung. Was glaubst du, in all den vielen, vielen, vielen, vielen Jahren, wie viel Geld hast du oder lebt dein Mann auch noch? Nein, mein Mann ist 2006 verstorben. Wie viel Geld habt ihr und hast du vielleicht in diesen vielen Jahren in ihn reingepumpt? Kann man das überblicken? vielleicht 30, 40.000. Und er, kommt er denn dann immer zu dir und sagt, ich brauche... Nein, nein. Er sagt wohl, es ist das und das. Also damals, als sie selbstständig waren, und da haben wir einige 1.000 Euro D-Mark reingebracht, weil ich gedacht habe, das ist zu retten. Das war aber nicht zu retten. Das hätte ich gar nicht machen wollen. Das ging sowieso vor die Hunde. Und du glaubst, dass er jetzt im Moment wieder in einer Notlage ist? Ja. Aber er kommt nicht zu dir und sagt, Mama, ich brauche Geld. Diesmal ja. Diesmal war das ganz schlimm. Und zwar, der hat also seine Arbeitsstelle knallauffall verlassen, hat nicht gekündigt, nix. Er hat gesagt, ich kriege kein Geld, ich höre auf. Mhm. Und ist abgehauen. Und hatte in der Zwischenzeit eine Frau kennengelernt, die wohnt in der Tschechei. Mhm. Ja. Er hat auch seine Wohnung, alles ist da geblieben. Papiere, Kleidung, alles. Da hat er sich nicht mehr umgekümmert. Das ist nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Wie? Er hat seine Wohnung verlassen und ist zu der Frau gezogen, oder ja, wie? Ja, in die Tschechei rein. Ah. Auf dem Raum Heidelberg. Und dann, dann hat er gesagt, das ist hier so schön, Januar, Februar, komm uns doch mal besuchen. Na gut, habe ich gesagt, dann wollte ich dann im April kommen. Er hat mir ein Zimmer und alles besorgt. Ich habe immer gesagt, wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist, will ich nicht kommen. Da habe ich keine Lust zu. Ich will da nicht reingezogen werden. Nein, das ist alles in Ordnung. Fahrkarte hatte ich mir schon ganz früh geholt, weil ich erste Klasse genommen habe. Naja, und dann, bevor das losging, habe ich noch gefragt, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, hast du denn Lust? Ja, dann komm mal her. Also, ich fahre dahin und er hat mich von Nürnberg abgeholt. Ich hätte das ja nicht geschafft, da über die Grenze hin. Und dann, kurz bevor wir dann in diesem Ort waren, hielt es die Sokolo, da hat er per SMS seine Freundin angerufen und hat gesagt, also wir sind jetzt gleich am Bahnhof, komm da mal hin. Mhm, und dann kamen sie da mit einer Taxe. Die Taxe stand da und dann, nun müssen wir gleich eben, da sind lauter... immer so Automaten in den Häuser wenden und da kann man Geld ziehen, also mit einer Scheckkarte. Und da wollten die, dass du gleich Geld holst? Ja, also sofort. Sofort? Also sofort. Wie viel? Ja, sagt man, so ein hol man erstmal 2.000 Kronen, da kommst du ewig mit hin. Ja. Na, ich habe dann 3.000 geholt, 1.000 Kronen sind immer 40 Euro und egal wie viel man tauscht, 4,50 Euro wird jedes Mal abgezogen. Gut, also ich habe jetzt 3.000 Kronen und dann wieder zurück zur Taxe und dann zu meinem, da wo ich das Hotel habe. Da war ich schon mal 1.000 Kronen los. Ah, du musstest also im Hotel wohnen. Du wohntest ja, nicht bei deinem Sohn. Ja, um Gottes Willen. Also du hast keine Ahnung, was das für Wohnungen sind. Er hat immer gesagt, recht. Also das verkürzen es an der Stelle. Das heißt, im Klartext, er geht in die Slowakei oder nach Tschechien, wo immer das sein mag, und pumpt wieder die betagte Mutter mit 83 Jahren. Ja, erstmal nicht. Ich habe es erstmal ohne was zu sagen. Ja. Na, und dann am anderen Tag haben wir uns dann wieder getroffen und dann gingen wir wieder essen und einen Kaffee trinken und alles habe ich bezahlt. Natürlich, das habe ich mir jetzt schon so gedacht. Und am dritten Tag habe ich auch wieder alles bezahlt. Sag mal, hast du dir das so vorgestellt? Aber da hat er sich so doof benommen, also anstatt zu sagen, erstmal nichts. Und dann kam er alleine den einen Morgen und sagt, sag mal, kannst du mir 1.000 Kronen geben? Wir haben nichts mehr zu essen. Mhm. So, Hertha, jetzt erstmal die grundsätzliche Frage. Hattet ihr all die Jahre, hast du das Geld, um ihn zu unterstützen? Also, wir waren beide berufstätig, mein Mann und ich. Es hat uns auch gefehlt. Wir hätten auch was anderes machen können. So, jetzt? Also es ist ein bisschen da, es geht schon, aber ihr seid nur auch keine steinreichen Leute. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, überhaupt nicht. Jetzt finde ich, Hertha, das sage ich dir wirklich, dass du einen 60-jährigen Mann, der sein ganzes Leben lang es nicht geschafft hat, seine Geldgeschäfte auf die Reihe zu kriegen, dass du den immer noch unterstützt, finde ich nicht in Ordnung. Nee, ich auch nicht mehr. Ich finde, wenn du jetzt... Du hast jetzt lange, viele, viele Jahre das mitgemacht. Jetzt zieh endlich mal die Bremse. Ja. Der Kerl ist für sein Leben verantwortlich. Ja. Und so. Auch wenn ich Schuld hatte, vielleicht im Kindesalter. Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht, was da für früher war. Aber viele haben keine schöne Kindheit gehabt und. Wieso meinst du das, Schuld? Ist irgendwas? Ja, also er ist ein Scheidungskind. Ich habe mich von seinem Vater scheiden lassen. Mhm. Der war so ähnlich, als mein Sohn 13 war. Mhm. Gut, und das war für den Jungen natürlich schlimm. schlimm war das schon, für mich war das auch schlimm, denn ich musste ja immer arbeiten. Mhm. Ich hatte ja auch wenig Zeit für ihn und ohne Arbeit hat man kein Geld. Und wie auch immer, was da passiert ist, ich finde einfach, ich habe einen Anspruch an einen erwachsenen Menschen, dass er sein Leben auf die Reihe. Wenn mal in irgendeiner Notsituation, wenn man sich gegenseitig fragt, ist das ja in Ordnung. Ja. Aber der hat das ja dauerhaft gelernt, dass er zu dir gehen kann und er kriegt was. Ja, leider habe ich das immer gemacht. Härte, auch wenn es jetzt schon sehr spät ist, ich rate dir da zur Härte. Ja, jetzt war das also von dem April gar nicht zu reden, was ich da ausgegeben habe. Bis September habe ich da 2.500 Euro ausgegeben. So. Ich rief eines Tages an, wo bist du denn? Ja, sagt er, ich bin in Franzensbad, Helena hat mich rausgeschmissen, weil ich kein Geld mehr hatte. Ja, und die Geschichte geht immer weiter und immer weiter. Nein, Bremse. Da habe ich natürlich erstmal vor Schreck wieder was geschickt und halt, du kannst auf das Konto nichts mehr schicken, da wird mir was abgezogen. Es ist furchtbar. Die Grundgeschichte habe ich jetzt komplett verstanden. Wie bitte? Ich sage, die Grundproblematik habe ich vollkommen verstanden. Sag jetzt nein. So musst du es machen. Und dann habe ich erfahren, er hatte wohl wieder Arbeit und dann hat er an dem vorletzten Wochenende hatte in Nürnberg Arbeit, ist nach Prag gefahren, hat sich ein tolles Wochenende gemacht und dann hat er am Mittwoch per SMS mich gefragt, kann ich mich bei dir erholen? Und da habe ich geschrieben, ich habe kaum Kraft für mich selbst, es geht nicht. So, Hertha, jetzt muss ich Schluss machen, weil unsere Zeit rum ist. Meine Antwort bleibt dieselbe. Ja, ich höre damit auf. Ja, finde ich schon, das rate ich dir. Ja, ist gut. Jetzt, es ist spät, aber es ist noch nicht zu spät. Ja, danke schön. Viel Glück, alles Gute. Ja, danke schön. Ja. Tschüss. 0800 220 5050, zweiter Versuch mit Sebastian, 27. Hallo Sebastian. Hallo. So, jetzt höre ich dich. Wo warst du gerade? Ja. Wie bitte? Wo warst du gerade? Ja, ich war in der Leitung, aber du konntest mich nicht hören. So war's. Okay, um was geht's bei dir, Sebastian? Ja, bei mir geht's um meinen Vater, / Bruder. Die sind beide in den letzten 5 Jahren verstorben. Wie alt war dein Bruder? Wie bitte? Wie alt ist dein Bruder geworden? Mein Bruder ist mit 24 verstorben. Was ist da passiert? Er hatte eine Erkältung, die zu einer Lungenentzündung wurde und dann im Endeffekt auf den Herzmuskel geschlagen hat. Ach du je. Also eine verschleppte, leichte Grippe oder Grippe. Ähnliche Erkrankung. Dann, genau. Und der Vater, wie alt ist dein Vater geworden? Mein Vater ist mit 61 gestorben. An was? Ja, an den Folgen von langen Arbeiten. Der war mit dem Rücken, mit dem Nacken, war sehr unfit und war schon schwer behindert. Mhm. Und da ist er dann irgendwann, hat er dann wohl keine Kraft mehr gehabt. Und ja, muss er eine Erkrankung gehabt haben? Ja, allgemein. Er war sehr, sehr schwach. Ach so. Mhm. Er konnte nicht mehr richtig laufen und das ging immer so dann bergab. Er hatte viel Herzinfarkte gehabt in seinem Leben. Okay, dann ist es natürlich, weil die Lebensenergie war weg. Genau. Das ist in den letzten 5 Jahren passiert. Das sind zwei schlimme, sehr schlimme Schicksalsschläge. Ja, das war eine harte Zeit. Mein Vater ist jetzt hier dieses Jahr im Februar gestorben. Da gab es eine Vorgeschichte, dass ich ihn 2 Jahre lang gepflegt hatte. Und wir da so ziemlich im Streit auseinandergegangen sind. Du hast deinen Vater 2 Jahre gepflegt? Genau. Und wo ist deine Mutter? Die haben sich, als ich noch ein Kind war, geschieden. Ach so. Und dann auch keinen Kontakt mehr gehabt. Was bedeutet das konkret, du hast ihn 2 Jahre gepflegt? Was genau hast du gemacht? Also ich habe für ihn gekocht, geputzt, ihn zum Einkaufen gefahren, für ihn eingekauft und Arztbesuche mit ihm gemacht. Aber gut, so anziehen, waschen konnte er noch selbst. Mhm. So den Haushalt, den Alltag, Behördengänge, das habe ich alles für ihn gemacht. Konntest du dann nebenher noch arbeiten? Nee, das war nicht genug. Ach so, du hast dann dein ganzes Leben und deine ganze Zeit für deinen Vater investiert. Nee, es waren 2 Jahre lang. Na gut, aber ja, das meine ich jetzt. In diesen 2 Jahren hast du alles auf ihn fixiert. Genau. Von morgens bis abends. Respekt. Ja, und dann kam es irgendwann zum Streit, dass er mir vorgehalten hat, dass ich mich ja auch mal um mein Leben kümmern sollte wegen Arbeit. Mhm. Da bin ich dann aus allen Wolken gefallen, weil ich gesagt habe, ich mache das ja nicht freiwillig, ich mache das ja für dich. Mhm. Was hast du denn vorher gearbeitet? Ich war Schlosser. Ja. Und er hat dann gesagt, du sollst dich um dein Leben kümmern, obwohl er dich ja eigentlich brauchte? Ja, es ging darum, dass er unbedingt in Urlaub fahren wollte, ist alleine, aber nicht konnte natürlich. Und ich gesagt habe, ja, okay, kannst du gerne machen, aber ich kann mir das nicht leisten. Ich habe ja da zu dem Zeitpunkt Hartz IV bekommen. Mhm. Und hab dann gesagt, das kann ich nicht. Und dann sind wir aneinander, ja, hast nie Geld für irgendwas. Und wo ich dann gesagt habe, ja, wann soll ich denn arbeiten? Ich kümmere mich doch nur um dich. Und was sagt er da? Ja, sagt, ich soll arbeiten gehen. Wäre das denn rein theoretisch möglich gewesen, dass du arbeitest und dich auch noch um ihn kümmerst? Nein. Nein. In dem Umfang, wie er sich vorgestellt hat, nein. Aber wie komisch, warum sagt er das denn dann? Er war doch das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Dann ist das zum riesen Streit eskaliert, wo ich dann gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt Arbeit, aber dann wirst du sehen, dass ich keine Zeit mehr habe. Habe auch innerhalb dann von 2-3 Wochen eine Festanstellung gefunden. Hm, er ist im Februar gestorben und dieser Streit war wann? Der war circa ein Jahr lang davor. Hm. Und wie war denn dann dieses letzte Jahr? Das letzte Jahr, da hatten wir keinen Kontakt gehabt. Ach du lieber Gott. Ihr habt gar keinen Kontakt gehabt? Ja, ich habe dann, ich habe zu ihm gesagt, ich gehe jetzt arbeiten. Dann hatte ich eine Woche lang keinen Kontakt. Dann rief er mich an und hat mich mit Vorwürfen bombardiert, dass ich mich nicht mehr melden würde, keine Zeit mehr für ihn hätte und etc. Dann habe ich gesagt, hier, pass auf, ich habe 2 Jahre lang allen Scheiß gemacht für dich. Nie ein Wort des Dankes gehört und jetzt noch die Vorwürfe und habe ich dann den Kontakt abgebrochen. Und du hast ihn gar nicht mehr besucht? Nee, weil ich fand das nicht in Ordnung von ihm, mir dann die Vorwürfe zu machen. Ja, ja, verstehe schon. Ich 2 Jahre meines jungen Lebens dafür geopfert habe. Wer hat sich denn dann in der Endphase seines Lebens um ihn gekümmert? Ein Pflegedienst. Wer hat das organisiert für ihn? Anscheinend er wohl. Der Pflegedienst kam mal 2-mal die Woche vorbei und hat mal durchgewischt. Du hast, also ich frage es nochmal, du hast bis zu dem Tode deines Vaters ihn dann nicht mehr gesehen, fast ein Jahr? Nein, komplett nicht. Er hat noch 2-mal angerufen danach. Ich dachte, er wollte ein klärendes Gespräch führen, hat mir angefangen und das ging dann 2 Sätze und dann hat er wieder rumgebrüllt und rumgeplärt und mir Vorwürfe gemacht und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht. Ja, und dann stand so nach dem Februar sonntags morgens die Polizei vor der Tür und hat mir von dem Tod berichtet. Hast du ihn dann nochmal gesehen? Nein. Wie ist dir jetzt zumute, dass du quasi im Streit, dass dein Vater quasi im Streit von dir gegangen ist? Ja, das ist nicht so toll, ne? Machst du dir doch irgendwelche Vorwürfe? Natürlich mache ich mir Vorwürfe. Ja, das liegt auf der Hand. Ich hätte das schon gern geklärt. Nur dann denke ich mir auch immer, ich wollte es in manchen Gesprächen klären. Ich hatte auch mit ihm damals Auge in Auge gegenüber gesessen. Aber er hat das nicht gewollt anscheinend. Das aber diese Zeit, als du ihn gepflegt hast und dich um ihn gekümmert hast, wie war denn da euer Verhältnis? Das war kein Vater-Sohn-Verhältnis. Es war, man macht das einfach so. Er war nie so der... Wenn, wie so der Mensch, der mit seinen Gefühlen dann offen umgegangen ist. Wenn du gar nicht mal so eine enge Verbindung zu deinem Vater auch zu der Zeit schon nicht hattest, warum hast du überhaupt dann dich darauf eingelassen, ihn zu versorgen? Weil es mein Vater war. Ich bin sein Sohn. Mhm. Er hatte niemanden und das war für mich dann auch keine Frage, auch wenn wir nicht so das Verhältnis hatten, dass ich mich da um ihn kümmere. Wie lange ist denn der Tod deines Bruders, wie lange liegt der zurück? Der ist im Juli 2010 gestorben. Ah ja, das ist dann schon länger. Wie war das Verhältnis zwischen dem Bruder und deinem Vater? So wie meins. Und dein Verhältnis zu dem Bruder? Sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng. Ja. Das heißt, dieser Tod hat dir wirklich den Boden unter den Füßen weggeschlagen? Ja, definitiv. Zumal wir haben uns den Tag vorher noch lange zusammen Fußball gespielt, waren noch zusammen unterwegs und ich habe das ja auch mit seiner Erkältung alles mitbekommen. Und hat der dann auch 2-3 Mal gesagt, er soll zum Doktor gehen. Und ja, da macht man sich dann auch die Vorwürfe, ob man nicht da hätte vielleicht energischer rangehen können und ihn dann noch mehr zu drängen, zum Doktor zu gehen. Ich verstehe, da sind 2 Menschen gestorben und beides ist verbunden mit irgendwie mit Schuldgefühlen auch. Ja. Einmal bei dem Bruder, man hätte ihn noch mehr drängen müssen. Ja. Und bei dem Vater, obwohl der Vater so krass drauf war zum Schluss, hätte man vielleicht die Friedenshand doch reichen können. Vielleicht. Das weiß ich nicht. Na gut, bei meinem Vater habe ich sie gereicht. Ja. Hast du so, ja genau, ja. Ich verstehe. Es war nicht so, dass ich mich nie dem Gespräch stellen wollte. Ich habe mich immer dem Gespräch gestellt und wollte das Gespräch. Mir ist das so unnachvollziehbar, was an deinem Vater vorgegangen ist, dass er dich quasi weggestoßen hat aus seinem Leben. Ich meine, das war das, was Besseres konnte ihm doch gar nicht passieren, als dass sein Sohn sich um ihn kümmert. Warum? Das habe ich auch nicht verstanden. Warum hat er sich dann so verhalten? Und dann selbst zum Schluss, die Friedenshand hätte eigentlich von ihm ausgehen müssen. Er hätte irgendwann zum Telefon greifen müssen, vielleicht Weihnachten oder irgendwas. Ja, Weihnachten. Weihnachten lag ja, da lebte er ja noch, lag dazwischen. Genau. Da hätte er anrufen können, pass mal auf, irgendwie ist alles nicht richtig gelaufen, aber lass uns wieder in Frieden Vater und Sohn sein. Das wäre ein richtiger Zug gewesen. Das stimmt, das kam leider nicht. Das hätte er machen müssen, das finde ich schon. Das finde ich schon. Weißt du, mit deinem Bruder Sebastian, du bist ja da auch noch jung gewesen. Wenn man in dem 22, ja. Ja, gut. Man überblickt vielleicht auch dann gar nicht so die Dramatik von solchen Erkrankungen in dem Alter. Da denkt man, naja, okay, ein bisschen erkältet und wird schon werden. Wenn du mehr Lebenserfahrung gehabt hättest, könnte man sagen, okay, das hättest du vielleicht auch vorher wissen müssen, dass sowas zum Tode führen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass du das nicht wusstest. Nee, also auf dem Schirm hatte ich es nicht. Nee, das wissen ganz wenige Leute, dass so eine Erkrankung eben aus Herz schlagen kann und man davon sterben kann. Das ist so verbreitet nicht, dieses Wissen. Insofern verstehe ich, dass du dir Vorwürfe machst, aber die sind wirklich nicht begründet. Vor allen Dingen, wenn du deinen Bruder so geliebt hast und das dein wichtiger Mensch war, dann hättest du es ja gemacht, wenn du es für richtig gehalten hättest. Aber es kam dir gar nicht in den Kopf. Das mit dem Vater ist wirklich ein Drama, weil das kann man gar nicht mehr lösen. Er ist jetzt tot, er hat vermutlich auch nichts hinterlassen, einen Brief oder irgendetwas an dich? Nein, gar nicht. Gar nichts. Du stehst da und rätselst, was da los war. So, in etwa, ja. Du hast aber seine Beerdigung organisiert. Ja, natürlich. Wie war es für dich, ihn zu beerdigen? Das war ein ganz komisches Gefühl. Inwiefern? Na, das war so eine Nähe, dass es mein Vater ist, aber auch gleichzeitig eine Distanziertheit. Mhm. Trauerst du um ihn? Ich habe recht kurz um ihn getraut, muss ich gestehen. Jetzt nicht mehr? Schwierige Frage, teilweise. Manchmal ja, manchmal nein. Also als die Polizei morgens geklingelt hat und hat mir das gesagt, war ich schon vor den Kopf gestoßen. Natürlich, da war es ja auch ganz frisch. Und auch am Boden, das hat mich aber recht schnell gelegt, weil ich in dem Jahr, wo wir da wirklich keinen Kontakt hatten, auch weitestgehend mit ihm abgeschlossen hatte, weil ich sehr verletzt war von seiner Handlung, von seinem Verhalten. Denn noch ganz weg kann man das nicht spielen, ist ja mein Vater immerhin. Das ist völlig richtig. Also soweit ich das jetzt aufgrund der Fakten, die du mir jetzt gerade beschrieben hast, höre, glaube ich, dass du mit gutem Gewissen dein Leben weiterführen kannst, Sebastian. Es bleibt nur so ein trauriger Nachgeschmack. Sollten da doch noch irgendwie Schuldgefühle sein, und die sind ja da, wie du es gerade beschrieben hast, möchte ich jetzt, da unsere Zeit ist gerade auch etwas wegrennt, möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber noch eine Weile redest. Okay. Vielleicht hat sie dir noch ein paar Tipps an die Hand zu geben, ja? Gut, Sebastian, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Ich glaube, dass du im Großen und Ganzen alles richtig gemacht hast und du brauchst dich dadurch nicht beschwert fühlen in deinem Leben. Okay. So, du legst bitte auf und die Heike ruft dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Sebastian. Tschüss. Dankeschön. 1:24 Uhr. Andreas ist hier. Ja. Andreas ist 35. Guten Morgen, Andreas. Ja, morgen. Andreas, um was geht's bei dir? Jo. Hi. Dankeschön. Also es geht darum, ich habe ein bisschen scheiße gebaut. Mhm. Nämlich? Ich habe eine Frau geschlagen mit der Bierflasche. Deine Frau oder eine Frau? Meine Frau. Deine Frau. Mit einer Bierflasche. Ja. Genau. Beschreib mal, wie ist das gekommen? Ich habe ein bisschen getrunken und es kam halt eine Diskussion auf und wegen meinem Sohn, wieso, weshalb, warum und. Ist das dein Sohn oder euer Sohn? Das ist mein Sohn. Ja. Und der Sohn lebt bei euch? Ja. Ja. Also momentan bei ihr und ich habe eine kleine Tochter auch. Und ich habe sie halt mit der Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Du hast die Bierflasche auf den Kopf deiner Frau zertrümmert? Ja, genau. Oh, das war schon heftig. Ja, so ein besoffenen Kopf halt, sag ich mal. Wie verletzt war die Frau? Gott sei Dank nicht. Also nicht schlimm, eine Platzwunde sicherlich. Nee, gar nicht. Nicht mal? Nee. Da hat sie also nur Glück. Gott sei Dank. Ist das bisher einmal passiert? Na gut, wir hatten Diskussionen, Handgreiflichkeiten, also wenig, aber das, was jetzt mit der Bierflasche passiert ist, ist natürlich extrem gewesen, generell. Wie lange bist du mit der Frau schon zusammen? Seit 2009. Ja. Bin ich mit der zusammen, habe zwei Kinder. Und im Moment wohnt ihr aber getrennt? Ja, ich bin momentan auf der Straße. Bitte? Ich bin momentan auf der Straße. Du lebst auf der Straße? Seitdem, was, wo es passiert ist. Hat sie dich rausgeschmissen? Genau. Wie lange liegt das zurück jetzt? Seit diesem, also diesem Jahr ist es schon passiert, also diesem Jahr, 9. Juni. 9. Juni. Und genau. Das heißt, du hast doch keine Arbeit? Nee, also es ist einen Monat vorher passiert, ich habe die Arbeit verloren. Warum hast du die Arbeit verloren? Weil das war Firma Hammer gewesen. Ja, ist ja egal, welche Firma. Warum hast du verloren? Ich habe, die sind nach Bettbusch gezogen und ich konnte nicht mit. Ach so. Weil es halt weit weg ist. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mit, weil wegen Kindern und Frau. Mhm. Deswegen. So, jetzt hast du keine Arbeit und bist obdachlos, lebst auf der Straße. Genau. Trinkst du? Ich habe getrunken. Heute auch, ne? Ja, ein bisschen. Ich hör's. Ja, weiß ich. Ich hör's. Mhm. Wie oft hattest du jetzt in den letzten Wochen oder Monaten Kontakt zu deiner, mit deiner Frau? Also momentan gar nicht mehr. Darf ich nicht? Sie hat dich angezeigt? Genau, richtig. Das geht jetzt vor Gericht. Am 19., also übernächste Woche Freitag geht es vor Gericht. Mhm. Wegen dieser schweren Körperverletzung. Das heißt, es ist sehr, sehr ernst und deine Frau verzeiht dir nicht. Weiß ich nicht. Naja. Weil das Problem ist, die Eltern, die spielen auch teilweise eine Rolle mit, weil die mischen sich zu viel ein. Mhm. Wenn der Michael mal krank ist, sag ich mal, also mein Sohn, wenn die Tochter mal krank ist, oh nein, Kindergarten, ja nein, aber sie macht wieder einen Fehler. Okay, reden wir mal nicht über die Fehler der anderen, reden wir über deine Fehler. Ja, definitiv. Andreas, das allererste, wenn du irgendwie wieder einen Stand haben willst bei den Leuten oder vor Gericht oder was weiß ich, ist der allererste Schritt, dass du den Alkohol aus deinem Leben herausschmeißt. Ja. Mit Alkohol kannst du alles vergessen, bist du nichts mehr, bist du Gosse, hast du gar keine Schnitte. Das ist das allererste, was du machen musst. Du musst von heute auf morgen den Alkohol sein lassen. Wie viel säufst du denn am Tag? Also ich habe früher, bevor es, also jeden Tag getrunken. Wie lange geht das schon so? Zwei Jahre, also sag ich mal, also eineinhalb Jahre ungefähr. Mhm. Wie viel hast du denn jeden Tag getrunken? 8-9 Flaschen. Wie viel? 8-9 Flaschen. Bier? Ja. Und wie hast du das gemacht, während du gearbeitet hast in der Zeit? Hast du es abends gemacht dann? Nee, also ich hatte früh, spät, Nacht halt, also früh, spät und dann muss ich genau, okay, ich habe 6, 7, 8 Stunden Schlaf und dann habe ich so und so viel getrunken, so 18 Bier. Okay, du hast das irgendwie so hingekriegt. Du hast auch noch arbeiten können dabei. Ja, definitiv. So. Kannst du, bist du überhaupt fähig, von heute auf morgen aufzuhören? Definitiv für meine Kinder. Aber du tust es ja nicht. Nee, weil ich habe jetzt heute, sag ich mal, 2, 3 Bierchen getrunken, weil ich Anführungszeichen, ich helfe jemanden. Nee, keine Erklärung, keine Ausreden. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich akzeptiere, kein Bier. Mhm. Und ich glaube, ich vermute das mal, ich kann das natürlich nicht so beurteilen, aber ich vermute mal, dass du auch in eine Klinik musst. Das wäre nee, wahrscheinlich... Nee, definitiv nicht. Ich kann von heute auf morgen aufhören, also definitiv. Ja, dann höre mal von heute auf morgen, sprich ab morgen trinkst du nichts mehr. Nee, definitiv nicht mehr. Also, so. Dann geht es darum, dass du dich um Arbeit bemühst. Dann geht es darum, dass du dich um Wohnung bemühst. Was hast du denn in den letzten Monaten unternommen, um Arbeit und Wohnung zu finden? Ich versuche, Wohnung zu kriegen. Hab 8, 9 Wohnungen angerufen und dann hieß es, ja, was machen Sie beruflich? Also ich ist arbeitssuchend. Vielleicht Arbeit kein Problem. So, ich habe einen kleinen Hund, einen kleinen Mops. Dann hieß es von den Leuten, nee, können wir nicht gebrauchen. Nee, der Besitzer will keinen Hund haben oder nee, arbeitslos wollen wir nicht. Okay, 8, 9 Mal ist noch gar nichts seit Juni. Da musst du jeden Tag anrufen, dann kommst du auf 20, 30, 40 Mal. Ich habe heute schon, gestern 6, 7 Wohnungen angerufen. Davor habe ich schon, insgesamt habe ich schon 60, 70 Wohnungen angerufen. Okay, mir ist klar, dass das schwierig ist. Ich will dich nur antreiben, dass du aktiv bist. Weil wenn du besoffen bei den Leuten anrufst, macht das auch keinen guten Eindruck, ist ja auch klar, ne? Ja, das weiß ich. Aber wenn du jetzt so, wie du jetzt gerade redest, bei mir anrufen würdest und ich hätte eine Wohnung zu vermieten, würde ich dir auch keine geben. Ja. Du musst klar sein, du musst präsent sein, wenn du telefonierst. Was hast du unternommen in Richtung Arbeit zu finden? Ja, Arbeit ist kein Problem. Ich bin Staplerfahrer, jeder will mich haben. Nur halt Wohnung, das ist das Problem. Kein Problem, Staplerfahrer, jeder will dich haben. Okay, dann müsste es aber dann definitiv bald mal in die Pötte alles gehen. Andreas, das ist ein Paketproblem bei dir. Das ist der Alkohol, das ist die Wohnung, das ist die Arbeit. Und erst dann, wenn das geregelt ist, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wie das jetzt schnell geregelt wird, kann ich dir jetzt auch nicht als Zauberformel sagen. Aber nur dann hast du eine Möglichkeit, vielleicht deine Frau zu beeindrucken, vielleicht deine Frau wiederzugewinnen. Ja. Tu es auch für deine Kinder, das hast du ja gerade gesagt. Ihr seid ja, du bist ja nicht alleine, du hast ja Kinder. Definitiv, zwei Kids. So, setz deine ganze Energie, die du jetzt hast, da rein, dass du jetzt wieder Boden unter die Füße kriegst. Das ist viel zu lange, dass du seit Juni auf der Straße lebst. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Ja. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Tipp für dich. Wir können dir Tipps geben. Tipps können dir Menschen geben, aber du musst es selbst umsetzen. Ich mache es schon. Gut. Aber meistens ist teilweise sagen sie mir, ich muss meinen Hund in Tierheim abgeben. Warum? Ja, verstehe ich, dass das ein Problem ist. Das erste Problem ist, dass du aufhörst mit dem Saufen, Mensch. Das mache ich doch schon. Ja, das hast du eben nicht gemacht. Du hast mir gerade gesagt, ab morgen willst du damit anfangen. Wir haben mittlerweile Oktober. Nee, ich habe jetzt was getrunken. Gebt offen erst zu. Bitte? Ich habe ja was getrunken jetzt. Aber das mache ich ja. Jetzt habe ich was getrunken eben. Ja. Okay. Andreas, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. Das heißt, meine Psychologin, die Heike, ruft dich an. Alles weitere im Hintergrund, okay? Juhu, das ist klar. Viel Glück wünsche ich dir. Juhu, danke. Tschüss. Juhu. 1:33 Uhr, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt auf unsere Themennacht diese Woche. Das ist ja ein Thema, was mir auch große Freude macht, was man da so alles zu hören bekommt. Also das Thema heißt fremde Mächte. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gewollt oder ungewollt Kontakt haben zum Reich der Toten, zu Außerirdischen, zu Dämonen, zu Engeln, zu Geistern oder Göttern oder vielleicht zu etwas ganz anderem, was man gar nicht so benennen kann oder was ich hier vielleicht gar nicht so als Beispiel nennen kann, was noch geheimnisvoller ist. Wer von euch hat Kontakt oder hatte Kontakt zu dunklen oder es müssen nicht dunkle Mächte sein, zu fremden Mächten und mag mir davon erzählen. Ich bin sehr gespannt, wir sind sehr gespannt. Meldet euch per Mail an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung an. Fremde Mächte, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Freie Themennacht jetzt, heute in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und ich freue mich auf die Christina. Und Christina ist 48. Morgen, Christina. Guten Morgen, Domian. Vielen Dank, dass ich in eurer Sendung sein darf. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Dankeschön. Um was geht's bei dir? Ja, Domian, mein Thema ist die Angst. Die mich allbeherrschende Angst, dass ich, die ich jetzt schon seit 1992 mit mir herumtrage, seit 2004 immer schlimmer wird. Teilweise, dass ich auch meine Wohnung nicht verlassen konnte. Und der heutige Stand ist, um das Thema jetzt abzukürzen, ich kann die Wohnung also nur in Begleitung verlassen. Mein Horizont beschränkt sich auf 5 Kilometer. Alles, was darüber hinaus läuft, brauche ich Begleitung. Aber das geht auch nur mit meiner Mutter und seltsamerweise auch nur mit meinem Sohn. Moment, also du kannst 5 Kilometer Radius um deine Wohnung, kannst genau. Du schon alleine rausgehen? Kann ich alleine rausgehen, ja. Und alles, was darüber hinausgeht, geht nur mit meiner Mutter oder mit meinem Sohn. Was überhaupt ist das für eine Angst, die dich seit 1992 beutelt und plagt? Domian, ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen. Ich habe all die Jahre über mittlerweile ein eigenes Medizinstudium hier zu Hause angefangen, um der Sache nachzugehen. Ich hatte etliche Krankenhausaufenthalte, Klinikaufenthalte. Ich bin heute noch in Psychotherapie. Ich kann dir nicht sagen, was das ist. Ich kann mich nur an einen Satz erinnern, den ich mal meiner Mutter erzählt habe. Mutti, ich habe das Gefühl, dass irgendetwas in mir drin ist, was nicht da reingehört. Weil das Schlimme an meiner Situation ist, für mich persönlich, ich fühle mich so, als ob ich bei klarem Verstand verrückt werde. Mhm. Du hast aber, es ist nicht die Angst vor Menschen. Nein, ich bin, wenn ich das jetzt mal so eingebildet sagen darf, sehr, sehr selbstbewusst. Ich gehe auf Menschen zu, ich sage ihnen die Wahrheit mitten ins Gesicht. Also ich bin eine nicht sehr diplomatische Frau. Dann erklär mir mal die Angst, die entsteht, wenn du diesen Radius von 5 Kilometern, 5 Kilometer waren das? Ja, 5 Kilometer. Ja, so ungefähr. Meine Mutter wohnt 4,8 Kilometer von mir entfernt, was vom anderen schon, Ort. Ist ja schon ziemlich weit. Also wenn du diesen Radius verlässt, was für eine Angst packt dich dann? Also wo ich 2 Jahre das Haus überhaupt nicht verlassen konnte, das fing schon im Treppenhaus an. Unwahrscheinlich starkes Herzrasen, Schwindelgefühle. Das Treppenhaus ging von mir weiter weg, als ob ich in eine Unendlichkeit gehen würde. Ich habe keine Luft mehr bekommen, permanente Atemnot und das Gefühl, verrückt zu werden, zu sterben. Wobei ich nicht vor dem Sterben Angst habe, sondern mir diese Symptome, die mein Körper mir vorgaukelt, die so unerträglich sind, dass die nicht zu ertragen sind. Mhm. Das macht mir Angst. Ich kann dir nicht sagen, warum sich das entwickelt hat in meinem Leben. Wäre das auch so, oder war das auch so in der Nacht? Hat das mit Tag und Nacht etwas zu tun? Nein, ich habe also die Angst ist von morgens bis abends da, mit seinen verschiedenen Symptomen, die allerdings im Haus erträglich sind. Wenn ich rausgehe, kommt dann halt noch zusätzlich zu diesen Angstgefühlen auch sämtliche Symptome der Panikattacken. Die sich zeigen durch Atemnot, Nervosität. Atemnot, Unwirklichkeitsgefühl, Schwitzen, Zittern, pure Angst, pure nackte Angst. Die nicht klar zu benennen ist. Ich kann sie dir nicht klar benennen. Ich könnte mir jetzt auch zum Beispiel nicht vorstellen, jetzt in eine Innenstadt zu fahren und allein in einer Innenstadt zu gehen. Da habe ich das Gefühl, als ob ich mich in der Weite verliere. Was ich ganz merkwürdig finde, das habe ich noch niemals gehört, ist diese Radiusgeschichte. Ja, das habe ich mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer erkämpft. Sehr schwer. Weil 5 Kilometer ist eine weite Strecke. Das ist ein großer Radius, wenn man sich das vorstellt. Und wenn du innerhalb dieses Radius dich normal verhalten kannst, ist das ja schon ein großer, großer Erfolg. Naja gut, normal verhalten in Anführungsstrichen, bewegen. Weil ich habe dann auch Herzrasen. Also ich trage zum Beispiel teilweise mit meiner Mutter Zeitungen aus. Und hier, wo ich wohne, habe ich ungefähr 1 Jahr lang gebraucht, bis ich mal nach 1 Stunde keinen Herzrasen mehr hatte. Aber immerhin, das ist ja irre. Wenn ein Mensch, der so eine Erkrankung hat, dann Zeitungen sogar austrägt. Domian, ich gehe hier kaputt. Mein Leben geht an mir vorbei. Ich erlebe nichts mehr. Ich habe keine Freude mehr, mit Freunden rauszugehen, wenn ich denn mal mit ihnen rausgehen könnte. Ich habe an nichts mehr Freude. Ich habe keine Perspektive mehr. Es hilft mir keine Therapie. Gegen die ganzen Tabletten bin ich allergisch. Ich kriege nämlich sämtliche Nebenwirkungen, die da drin stehen, paradoxerweise. Anstatt dass die Angst gedämpft wird, kriege ich noch mehr Angst. Also Tabletten geht auch nicht, will ich auch nicht. Ich habe horrende Summen für Homöopathie ausgegeben. Hilft alles auch nicht an. Du hast ein Kind. Ich habe einen wundervollen Sohn. Der ist wie alt? der ist jetzt 24, hat sogar eine Enkeltochter. Auch ein Enkelsohn, allerdings ein Stiefenkelsohn. Und diese Kinder kann ich nicht mit großziehen, obwohl mein Sohn mit seiner Freundin sehr, sehr viel Hilfe bräuchte. Weil ich kann mit den Kindern nicht raus und die setzen mich permanent unter Stress. Die setzen dich, obwohl sie es gar nicht wollen, aber aufgrund deiner Erkrankung unter Stress. Ja, selbst Freude, selbst Lachen oder selbst etwas spielen ist für mich purer Stress. Du hast keinen Partner? Nein, wie denn? Wo soll ich den denn in mein Leben noch einbauen? Ich habe das Interesse an Sex verloren, sage ich jetzt hier ganz offen, warum auch nicht. Absolut keine Lust daran. Und mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, dass mein Freund hier sitzen würde. Die engste Bezugsperson ist deine Mutter? Nochmal bitte, ich habe dich... Ich sage, die engste Bezugsperson ist deine Mutter? Sagen mal so, mein Sohn kommt an erster Stelle und meine Mutti an zweiter, wobei mich meine Mutti überall hin begleitet, ja. Was machst du den ganzen Tag in deiner Wohnung? Domian, langsam wahnsinnig werden. Ich habe mir jetzt hier ein Smartphone angeschafft aufgrund einer Vertragsverlängerung, habe mir 1000 Spiele runtergeladen und versuche damit meinen Tag rumzukriegen. Lesen kann ich nicht mehr, ich habe tausende von Büchern gelesen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Dann versuche ich meiner Krankheit auf die Spur zu kommen, indem ich, wie gesagt, angefangen habe, jetzt Medizin hier auf eigene Faust zu studieren. Ist das ein Fernstudium? Nein, nicht ein Fernstudium, so ein Eigenstudium, weil ich möchte endlich der Sache auf den Grund gehen. Und das Traurige an der ganzen Sache ist, es gibt verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, die ein Arzt machen könnte. A, fehlt mir das Geld dafür. Was wäre das für eine Untersuchungsmöglichkeit? Meinen Hormonhaushalt mal wirklich komplett auseinanderzunehmen. Ist das so teuer? Meine Schilddrüse komplett auseinanderzunehmen, meine Nebenniere mal zu kontrollieren, weil den Cortisolspiegel, seit 3 Monaten schlafe ich nicht mehr, ich bin hellwach. Okay, soweit ich informiert bin, kann man das alles übers Blut machen. Das kann man alles übers Blut machen, nur leider Gottes... Ein Vermögen kostet das nicht. Doch, es kostet ein Vermögen, Domian. Aber es kostet nicht so viel wie ein Smartphone. Doch, leider. Es kostet so viel. Ich habe eine Untersuchung über die Krankenzusatzversicherung meines Sohnes durchführen lassen. Da haben 7 Werte, ich kann sie dir alle vorlesen, 385 Euro gekostet. Das hat zu 80% die Krankenversicherung übernommen und 20% blieben immer noch an mir hängen. Das heißt, du hast das Gefühl, dass das vielleicht sogar etwas Somatisches ist, was noch nicht diagnostiziert wurde. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Stoffwechsel etwas verkehrt läuft, was diese Ängste auslöst. So meine ich. Umgekehrt. So meine ich. Dankeschön. Ja. Habe ich dich jetzt nicht verstanden. So meinte ich. Ich habe. Das heißt, du möchtest eine optimale, intensive medizinische Untersuchung. Domian, weißt du, was ich schon gemacht habe? Ich habe in mühevoller Kleinstarbeit habe ich mir all meine Symptome aufgeschrieben, weil ich weiß, wie wenig Zeit die Ärzte heutzutage haben. Ich kam nur bis zum 3. Symptom, da ist jeder Arzt aufgestanden, ich weiß nicht, wie viel ich schon hinter mir habe, hat mich abgespeist unter irgendwelchen Fadenscheinigungen, mit Fadenscheinigungen, Bemerkungen und ich bin noch nicht mal bis zu Punkt 4 gekommen. Warst du schon mal in einer Klinik? Nein, seitdem es so schlimm ist, war ich noch nicht in einer Klinik. Ich weiß, dass es in Wiesbaden diese Diagnostikklinik gibt. Nur da traue ich mich wieder alleine nicht hin. Und wie soll ich meine Mutter mit dahin nehmen? Und das Geld fehlt. Ja, andererseits wäre das vielleicht der richtige Weg, erstmal in eine Klinik zu gehen, um eine ordentliche Diagnostik zu finden. Von was lebst du im Moment? Sozialhilfe und meiner Frührente. Es sind, kann ich dir auch ganz ehrlich sagen, 936 Euro. Also, das heißt, du brauchst eine richtig gute intensivmedizinische Untersuchung. Ich brauche einen Arzt, ich wünsche mir einen Arzt, der mir wirklich zuhört und intensiv auf mich mal eingeht. Das kostet ihn, meinetwegen würde ich ihm auch 5.000 oder 10.000 Euro dafür geben, irgendwie bis er mein Lebensende abbezahlen, nur dass irgendwas in meinem Leben passiert. Ich glaube, du brauchst einen Arzt, einen Psychiater. Ein Arzt, ein Internisten, der dir zuhört und du brauchst eben auch einen Arzt-Internisten, der dich mal so richtig auf den Kopf stellt, was deine gesamten Werte angeht. Ich glaube, die beiden Sachen sind notwendig. Das wünsche ich mir. Christina, ich kann dir natürlich ad hoc jetzt nicht helfen. Wir überlegen aber mal, das verspreche ich dir. Oh, das ist aber nett. Ich glaube, dass das Gespräch mit meiner Psychologin dir auch nicht viel weiterhelfen wird, weil du 1000 Psychologengespräche schon geführt hast, oder? Ich bin jetzt noch immer in Psychotherapie. Also möchtest du das Gespräch nicht führen mit meiner Psychologin? Würde ich sehr, sehr gerne. Ich weiß nur nicht, was ich der netten Dame sagen soll, weil ich habe keinen Anhaltspunkt, okay, woher meine Ängste kommen. Genau, das hatte ich jetzt gerade auch schon so gedacht. Aber ich biete es dir dennoch an. Ihr könnt ja mal eine Weile miteinander reden. Aber und nett, darüber ja. hinaus überlegen wir mal und vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Tipp vom Publikum. Und ach, das wäre ja toll. Werden uns dann gegebenenfalls bei dir in den nächsten Tagen melden. Domian, da kann ich nur ganz, ganz herzlich danken. Ja, sagen. Wir wollen hoffen, dass vielleicht doch irgendwas Gutes dabei rumkommt. Die Heike allerdings wird dich gleich zurückrufen. Da bitte ich dich aufzulegen und sie okay. meldet sich gleich. Okay, Domian, vielen, vielen Dank. Ich drücke sehr die Daumen, dass irgendwas rauskommt. Es wäre so schön, weil ich habe noch ein halbes Leben vor mir. Ja, natürlich. Ja, ich würde schon noch gern was erleben. Natürlich, ich gönne es dir von Herzen. Dankeschön, Domian. Liebe Christina, alles Gute wünsche ich dir. Ja auch, bis tschüss. Dann. Tschüss, ciao. 1.45 Uhr. Anna ist hier. Anna ist 18. Guten Morgen, Anna. Hallo, Domian. Hallo, Anna. So, hi. Wir reden. Über was? Und zwar hatte ich eigentlich zwei Themen angesprochen, aber ich nehme jetzt lieber mal nur eins. Und zwar mag ich es, Männer und Frauen zu dominieren. Ah, eine Domina. Ja. Nicht, aber nicht professionell. Nein, nein. Nee. So privat. Du hast doch eine Stimme, die... Klingt schon etwas respekteinflößend, sage ich mal. Echt? Ja, für eine 18-Jährige finde ich die Stimme schon ziemlich... Die hat Hand und Fuß, sagen wir so. Okay, ich nehme das mal als Kompliment. Ja, ja, kommt deiner Passion ja sehr nahe. Ja. Mit 18 Jahren hast du schon... Ich finde das interessant, weil das ich finde es relativ früh, dass du das schon so klar sagen kannst. Seit wann weißt du es? So seit ich 16 bin. Ungefähr. Wie hast du es gemerkt, gespürt? Ich sag mal so, ganz klassisch, ich habe 50 Shades of Grey gelesen und fand das ziemlich interessant natürlich. In dem Alter ist es natürlich sehr interessant. Mhm. Und dann war mir das aber irgendwie zu langweilig, dass der Mann die Frau dominiert und habe mich dann auch mit Freunden darüber unterhalten und habe dann auch einen Kollegen kennengelernt, der halt devot ist und meinte so, ja, wir können ja, also der wohnt weiter weg, wir können ja über Internet irgendwie Rollenspiele schreiben, wo du mich dominierst. Und dann habe ich das halt ausprobiert und ich fand es halt sehr interessant und das halt auch so auf deine Art und Weise erregend. So fing es an? Ja. Praktizierst du es schon oft? Ja, also zwischendurch, bei einer Kindergartenfreundin, einer Freundin, die ich aus dem Kindergarten kenne. Mhm. Und mit der treffe ich mich ab und zu und bei der übe ich halt Fesseln, beziehungsweise habe auch zwischendurch eine kleine Session mit ihr. Und genau, wie weit gehst du? Was machst du konkret mit der Kindergartenfreundin, die ja mittlerweile auch schon in deinem Alter ist? Ein bisschen jünger, ein Jährchen. Also. Okay. Mhm. Ich fessel sie. Ich versuche ihr den Hintern, aber mehr jetzt auch nicht, weil sie auch ein bisschen jung ist noch, sag ich mal. Und so weit wollen wir jetzt auch nicht so gehen. Ist das bei dir immer geknüpft an eine sexuelle Erregung? Jetzt sag ich mal, bei der Kindergartenfreundin natürlich nicht. Da macht das einfach nur in irgendeiner Art und Weise Spaß. Ach so, die Machtposition zu haben. Genau. Wann fängt es an, dich sexuell zu erregen und bei wem? Bei Männern, wenn ich sie knebel. Das finde ich sehr attraktiv bei Männern. Gibt es Männer, die du schon geknebelt hast? Ja. Wie alt sind die? Die sind meistens ein paar Jährchen älter als ich. Ja. So 20, 21. Beschreib mal, was du außer Knebeln mit denen machst. Halt mit Bandanas, also ganz einfache Sachen. Ich habe auch einen Ballgag hier, also einen Ballknebel. Ja. Ganz einfach eigentlich nur. Oder halt, wenn ich mit einem Seil die Arme hinterm Kopf verbinde, kann ich auch so eine Art Knebel mit dem Seil machen. Mhm. Schlägst du die Männer? Ja. Ja. Wie? Von Ohrfeige zu Hintern versohlen. Eigentlich so alles sozusagen. Hast du eine Peitsche, eine Gerte? Ich habe eine Gerte, ein Paddel, ein Flogger, also so die also Basics. Schon ganz gut ausgerüstet. Ja. Das geht dann her mit sexueller Erregung. Das heißt, irgendwann, wenn die Session gut läuft oder gelaufen ist, dann schläfst du mit den Männern? Eigentlich nicht. Nee. Mich erregt es zwar, aber mit denen habe ich keinen Sex. Ach, mit wem hast du Sex? Mit Freundschaft plus Leuten. Freundschaft plus heißt plus Liebe, oder? Nee, also Freundschaften sind halt einfach normale Freunde von mir, mit denen ich mich treffe, um Sex zu haben. Und mit denen hast du aber keine Sadomaso-Beziehung? Nein. Dominierst du denn auch beim Blümchensex dann eher ein bisschen die Jungs? Teils, teils. Manchmal lasse ich mich auch etwas dominieren und mal ein bisschen fallen, aber meistens dominiere ich. Aber ist ja interessant, das sind ja zwei verschiedene Sexwelten oder Erotikwelten, die du hast. Oder drei Welten sogar. Mit den Frauen, da geht es nur um die Macht. Mit den Männern, das erregt dich schon ein bisschen, aber du hast keinen Sex mit denen. Und dann gibt es den relativ normalen Sex, den du mit deinen Freunden hast. Ja. Hast du eine Beziehung auch im Moment? Nein. Nee, das ging ja alles gar nicht. Das wäre dann sehr kompliziert und nicht... Schon. Es ging schon, aber da muss man sehr offen sein, sonst wird es wirklich sehr kompliziert. Ja. Oder der Partner ist eifersüchtig. Genau. Hatte das zweite Thema, was du ansprechen wolltest, eigentlich auch mit Sexualität und dergleichen zu tun? Ja, und zwar mag ich zusätzlich auch Sex an öffentlichen Orten zu haben. Mensch, du bist ja drauf. Ja, mit 18. Sex an öffentlichen Orten. Erzähl, wo hast du es schon überall getrieben? Im Wald, auf dem Feld, in einer kleinen Siedlung, auf einer Straße, hinter einer Leitplanke bei einer Autobahn. Das ist schon ziemlich, also Wald und Feld ist ja noch langweilig. Ja. Aber hinter einer Leitplanke an einer Autobahn, das ist schon nicht schlecht. Ja. Wobei man läuft ja Gefahr, dass man die Autofahrer ablenkt und die bauen nachher noch einen Unfall. Sollte man vielleicht auch nicht machen. Meistens war es dunkel, da hat man das dann nicht so gesehen. Und wo noch? In der Siedlung, sagst du? Ja. Wie, auf der Straße einfach? Also am Rande von so einer Siedlung, auf einer Straße einfach, ja. Dann hast du aber richtig Geschlechtsverkehr auch mit Männern. Ja. Ja? Kannst du das erklären, warum dich das anthrillt, das so in der Öffentlichkeit zu machen? Ich glaube, das ist einfach dieser Kick, erwischt werden zu können. Ja, glaube ich auch. Deswegen, wenn du nachts in einen ganz einsamen Wald gehst und das da machst, bringt es ja gar nichts, da ist ja kein Mensch. Ja. Machst es aber im Wald, vielleicht an einem schönen Mai, Sonntag Nachmittag, wo vielleicht ein paar Leute spazieren gehen können, dann ist es schon wieder ein bisschen heikler. Ja. Und dann sucht man natürlich auch immer so den... ich sag mal, ultimativen Kick, man denkt sich neue Orte aus oder man geht mit der Person, mit der man momentan eine Freundschaft plus hat, irgendwo rum und dann fragt man einfach, hey, wie wär's mit hier oder sowas ungefähr. Ist so ein latenter Wunsch bei dir, da vielleicht sogar erwischt zu werden dabei? Ich glaube eher, ich weiß es nicht so genau. Dann bietet dir doch letztendlich auch das Internet hervorragende Möglichkeiten. Du kannst doch auch im Netz dich präsentieren und in der Öffentlichkeit Sex haben, via Cam zum Beispiel oder so. Ich glaube, dafür habe ich nicht so den Mumm dazu, mich so öffentlich zu zeigen. Ja. In dem Sinne. Erzählst du so deinen Freundinnen von deinen bizarren Dingen, die du so treibst und schön findest? Meiner besten Freundin, ja, der Rest weiß es nicht und hat es auch eigentlich nichts anzugehen, finde ich. Sehr gute Einstellung, klare Ansage. Aber, gibt es auch Liebe in deinem Leben? Nö. Du warst noch nie verliebt? Also verliebt ja, aber ich hatte noch nie eine Beziehung. Hast du Sehnsucht danach? Momentan nicht. Ich bin momentan glücklich, so wie es ist. Ja? Könnte natürlich sein, wenn du dich jetzt wirklich verliebst in... Ich habe den Eindruck, dass du eher heterosexuell bist als denn bisexuell. Ja. Ja, wenn du dich wirklich in einen Typ richtig verliebst, könnte natürlich auch alles wieder ganz anders sein in Sachen Sexualität. Dann, ja, natürlich, aber ich bin ein Mensch, ich gehe offen damit um. ich würde von Anfang an sagen, hey, ich mag es, Männer zu dominieren, beziehungsweise ich mag Sex in der Öffentlichkeit. Und wenn die Person das dann nicht mag, dann... Ja, so musst du es auch machen. So finde ich es völlig korrekt und dann ist es auch der richtige Weg. Und ich meine, du bist 18 Jahre alt, wer weiß, welche Dinge du noch erlebst. Ich finde das super. Ich beglückwünsche dich dazu, das ist super. Du probierst dich aus, du machst Sachen, machst dieses und jenes und bist offen dabei. Was will man mehr? Ja. Also sehr gut. Bist du noch Schülerin? Momentan suche ich eine Ausbildung. Was möchtest du gerne machen? Das ist das Problem, das weiß ich eben nicht so genau. Keine Richtung? Nee, nur nicht so genau. Das ist das Problem. Da kann ich dir auch jetzt nicht so helfen. Nicht wirklich. Liebe Anna, es hat mich gefreut, mich mit dir unterhalten zu haben. Ja, ich wollte, dass ich durchgekommen bin. Genieße das Leben, genieße den Sex, so wie du es machst, machst du es richtig. Du bist ein sehr offener Mensch und das ist eine gute Voraussetzung, auch gut zu fahren in dieser Richtung. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. Und hier ist der oder die Alex, 35, guten Morgen. Schönen guten Morgen, aber ich bin keine Sie. Du bist ein Mann. Sondern er. Ja. Ich bin ein Mann. Der Mann Alex. Der Mann Alex, ja, schön wär's. Innerlich eher die Memme, würde ich sagen, aber... Ist das der Grund deines Anrufes, dass du die Memme bist? Das ist der Grund meines Anrufes, ganz genau, ja. Erzähl. Schon. Ich hatte auch eine Anna. allerdings, ich habe sie kennengelernt, ich war 26, sie war 16. Und wir haben 7 Jahre lang eine Beziehung geführt. Und das ist dann eben vorbeigegangen, was jetzt ja nichts Besonderes ist. Mhm. Auf jeden Fall, sie meinte halt eben, sie kann mir die Liebe nicht mehr schenken, die ich verdiene, was eigentlich sehr schön oder poetisch ausgedrückt ist. Sehr nett ausgedrückt, aber hilft ja auch nicht weiter. Hilft auch nicht weiter, nee. Ganz genau. Auf jeden Fall, das war im September 2013. Und im November im gleichen Jahr bin ich nach der Arbeit zum Einkaufen gefahren und habe einen alten Schulfreund getroffen. Mhm. Und Smalltalk-mäßig halt, hey, wie geht's? Wie läuft im Job und der Liebe? Ah ja, Job, super, neuer Job. Und meine Freundin ist gerade nach München gezogen an die Kunstakademie. Mhm. Sagt er. Und sagte er, genau. Mhm. Und eben... die jeweilige Anna eben hat das auch getan, ja. Mhm. Ich habe dabei noch nichts gedacht. Auf jeden Fall kam dann schlussendlich heraus, aus Zufall eben, dass er mit meiner Anna, in Anführungsstrichen, 4 Jahre lang eine Beziehung geführt hat. Ach. Also parallel zu euch? Zu mir, ja. Ach. Und weder er noch ich haben... nicht mal das kleinste Fünkchen gemerkt. Nichts. Ach so, er wusste nicht, dass Anna mit dir zusammen ist? Nein, nein. Und umgekehrt natürlich dann auch nicht. Ach. Nein. Und meinte er jetzt, dass seine Freundin Anna zu der Kunstakademie gegangen ist? Ja, ja, ist sie auch. Ach so, ich dachte, es gibt dann noch eine andere Freundin von ihm. Nein, nein, nein. Nein. Er meinte also deine Freundin Anna. Also, der Punkt war der, meine Anna war seine Anna für 4 Jahre und für mich war sie 7 Jahre und sie hat ein Doppelleben für 4 Jahre geführt. Wahnsinn, und das waren die letzten 4 Jahre wahrscheinlich dann. Richtig, richtig. Und du hast nichts gemerkt? Ich habe nichts gemerkt. Und er hat auch nichts gemerkt? Er hat nichts gemerkt. Das ist ja irre, das ist wie im Film ist das ja. Ja, sie hat halt auch wirklich... Nein, ich meine, dass ihr euch dann auch noch getroffen habt und euch, dass das so rausgekommen ist. Das ist ja wie im Film. Das ist, ja, die Wahrheit kommt immer ins Licht, sagt man doch, oder? Aber zu der Zeit, als ihr euch da getroffen habt, war er dann mit Anna noch zusammen? Er war noch mit Anna zusammen. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Die Geschichte ist so ausgegangen, er hat Schluss gemacht mit ihr. Ich habe ihr das verziehen, weil wir zusammen für einen amerikanischen Fernsehsender ein Projekt bearbeitet haben. Und ich habe sie dann noch im gleichen Jahr auf Hawaii geheiratet. Ach. Wie bitte? Du heiratest eine Frau, die dich 4 Jahre so betrügt? Und heute? Ja, dazu muss man. 2015? Und heute? Bist du heute mit ihr immer noch zusammen? Nein. Sie hat 5 Tage, nachdem wir in Deutschland zurückgegangen sind, hat sie mich angerufen mit einem Lachen in der Stimme und mir gesagt, wozu dir Hoffnung machen, wo keine ist. Sie hat einen neuen. Mensch, Alex, aber dann bist du mit deiner Einschätzung gerade am Anfang schon ziemlich, ziemlich richtig. Mit deiner Selbsteinschätzung. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Story. Wie schade. Die Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir können das gar nicht weiter besprechen. Das tut mir wahnsinnig leid. Sie ist aber jetzt raus aus deinem Leben. Nein. Nein, immer noch nicht. Nein. Ich glaube, wir reden morgen früh. Morgen früh ist gut. Morgen nochmal weiter. Verabreden wir uns. Morgen erstes Gespräch, reden wir weiter. Alex, okay? Ja, gerne. Okay, bis morgen. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Andreas Hulfer. Bis morgen. Ein Radio ist live, ein Uhr wieder fern sind. Tschüss.